Musik für mich und darum lieb ich dich. Du bist voll Melodie und schönster Harmonie. Ich hör so gern dir zu und finde dabei Ruhe. Du bist Musik für mich, nur du. Du bist Musik in Dur, du bist Musik in Moll. Du bist so wunderbar, du bist so wundervoll. Du bist Musik für mich und darum lieb ich dich. Du bist Musik, Musik für mich. Frau will gern was Liebes hören, denn das macht sie immer jung und froh. Damit kannst du sie betören, sag zum Beispiel zärtlich so. Du bist Musik für mich und darum lieb ich dich. Du bist voll Melodie und schönster Harmonie. Ich hör so gern dir zu und finde dabei Ruhe. Du bist Musik für mich, nur du. Du bist Musik in Dur, du bist Musik in Moll. Du bist so wunderbar, du bist so wundervoll. Du